Stolper wird zur Tür hinein und alles ist nur grau, es ist schon Nacht. Und würdest du jetzt hier sein, wärst du höchstwahrscheinlich auch schon aufgewacht. Doch, in meinem Herz ein Loch. Und hier ist immer noch halb Bier und das schon seit Wochen. Denn niemand ist da und ich hab seit Tagen schon Durst. Die Uhr an der Wand steht, seitdem du wieder fuhrst. Du bist der Stift, ich ein leeres Blatt Papier. Und ohne dich bin ich nur ein wildes Tier, das ich lieb, denn deine Liebe ist mein im Bett allein und fühle mich so leer. Und eigentlich kenn ich's ja schon, doch jedes Mal fällt's mir wieder schwer. Doch, in meinem Herz ein Loch. Und hier ist immer noch Papier. Und das schon seit Wochen, denn niemand ist da und ich hab seit Tagen schon Durst. Die Uhr an der Wand steht, seitdem du wieder fuhrst. Du bist der Stift, ich ein leeres Blatt Papier. Stift, ich ein leeres Blatt Papier.